Kundgabe 727. Empfangen durch Bertha Dudde am 30.12.1938. Glaube und Gottvertrauen nötig zum Widerstand. Sturm. Aller Welt wird Kunde zugehen, wie mächtig des Herrn Wille ist. Und es werden immer mehr Beweise seines Wirkens unter der Menschheit erstehen und Zeugnis ablegen von der ewig unbesiegbaren Liebe Gottes. Je offensichtlichere Zeichen der Herr den Menschen gibt, desto größeren Widerspruch werden diese hervorrufen. Denn der Menschheit Sinn ist völlig fern dem geistigen Erleben. Es sind nur wenige, die im Licht stehen. Und diese wenigen werden einen schweren Stand haben gegen die Überzahl der Ungläubigen. Und nur stärkster Glaube und tiefstes Gottvertrauen wird ihnen die Kraft geben zum Widerstand. Doch in der Not ist die Hilfe Gottes nicht fern. Und ihr seid ja nur rein äußerlich alleinstehend. Doch eure Seele ist nicht allein. Und so seid ihr auch nicht den Bestrebungen und Anfeindungen der ungläubigen Mitwelt schutzlos ausgesetzt. Alles, was euch beunruhigend erscheint, was sozusagen gegen euch gerichtet ist, ist wie ein Sturm, der euch wohl umweht, aber euch nicht umwerfen kann, so ihr selbst Widerstand bietet. Und der Herr wird nimmermehr zulassen, dass die Gewalt des Sturmes größer ist als euer Widerstand, wenn ihr nur ihm treu bleibt und in allem, was euch umgibt, die Allmacht Gottes erkennt und daher ihm vollgläubig vertraut. Die Gefahr für euch liegt ja nur allein darin, dass ihr um äußeren Vorteils willen den Herrn verlasset. Doch wer solchen nicht begehrt, in dem bleibt die Kraft Gottes und macht ihn stark wider alles Gottfeindliche. Und es werden immer neue Boten auferstehen zur Ehre Gottes. Ein Wunder göttlicher Liebe verblasset sichtlich, wo der Hang zur Welt so unverkennbar ist. Und nur, wer der Welt den Rücken kehrt, wird dieses Wunder erkennen und es wird ihn unsäglich beglücken. Amen.